In Zusammenhang damit, dass in jüngster Zeit in New York der USA ein diplomatischer Brief der ständigen Vertretung der DEVRK in der UNO geraubt wurde, richtete der ständige Vertreter der DEVRK in der UNO, Cha Song-nam, am 3. Juli an den UNO-Generalsekretär Antonio Manuel de Oliveira Guterres einen Brief. Im Brief hieß es: Am 16. Juni griffen mehr als 20 Personen, darunter die Mitarbeiter des US-Ministeriums für Innere Sicherheit und die Polizisten, die DEVRK-Diplomaten an, die nach der Teilnahme an der Tagung der Vertragsstaaten für die Konvention über Behindertenrechte in New York in die Heimat zurückkehren wollten und beraubten diese ihres Diplomatenbriefs, was eine verbrecherische Tat bedeutet. Der von den USA begangene Raub des diplomatischen Briefs der DEVRK ist eine unzulässige Verletzung des Souveränitätsrechts der DEVRK eines UNO-Mitgliedsstaates sowie eine verbrecherische Tat, die gegen das Völkerrecht schwer verstößt. Im Artikel 27 der Wiener Konvention über die diplomatischen Beziehungen sind die Rechte auf Unantastbarkeit und Schutz der diplomatischen Briefe deutlich festgeschrieben. Obwohl sich das US-Außenministerium bei der DEVRK für diesmalige Affäre offiziell entschuldigt hat, verschiebt es noch immer die Rückgabe des diplomatischen Briefs. All diese zeugen von der extremen Arroganz und Unverschämtheit der USA, die von ihrem konstitutionellen Ablehnungsgefühl gegenüber der DEVRK ausgehend, ungeachtet des Völkerrechts, völlig unvernünftig handeln. Dass diesmal im Zentrum von New York, wo die UNO ihren Sitz hat und verschiedene internationale Versammlungen, einschließlich der UNO-Vollversammlung stattfinden, der diplomatische Brief eines souveränen Staates geraubt worden ist, zeigt eindeutig, dass die USA ein widerrechtlicher und gesetzloser Schurkenstaat sind. In der UNO gibt es einen Ausschuss für die Beziehungen zum Gastland, der die Sachen über die Sicherheit der in die UNO entsandten Delegationen behandelt. Die UNO soll selbstverständlich die unbesonnene Tat der USA gegen die DEVRK-Delegation voller Ernst problematisieren. Zum Schluss äußerte der ständige Vertreter der DEVRK in der UNO seine Erwartung, dass der UNO-Generalsekretär dabei aktiv mitwirkt, dass die UNO diesmalige Affäre als eine Verletzung des Souveränitätsrechts eines UNO-Mitgliedsstaates betrachtet und eine praktische Maßnahme zu deren Beilegung ergreift.